Quassenstrip. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Quassenstrip Podcast. Für euch sind im Idealfall 7 Tage vergangen, für uns nur wenige Minuten. Nicht 14 Tage? Was? Nicht 14 Tage? Wie sonst? Nein. Eigentlich 7. Okay. Nicht wie bei dir 3 Monate. Ja gut, 3 Monate ist ein bisschen untertrieben. Ja, gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein richtiges Thema, über das wir reden können. Columbo hat uns leider verlassen und auch Alma. Er ist von uns gegangen. Ja, wir haben ihn, beiseite geschafft. Und unser großartiger Gast Abraham, der so viel für unsere Diskussion beigetragen hat, auch. Und wir reden jetzt über das Thema Anime und Mainstream. Also ist Anime Mainstream, sollte Anime Mainstream werden oder wie wird Anime aktuell im Mainstream wahrgenommen? Ich finde es relativ einfach, die Frage oder so Anime und Mainstream. Ich mag Anime, ich bin natürlich dafür, dass Anime schon in einem gewissen Grad immer bekannter wird, weil es einfach immer noch seltsam ist, wenn ich irgendwo hingehe und sagen würde, ja, was machst du privat als Hobby? Ja, ich gucke gerne Animes. Dann guckt dich halt auch erstmal jeder an wie ein Rad. Und dann denkt sie so, was für Kinderkacke guckst du dann an? Und dann kannst du, weil halt das... Ja, wenn du sowas wie Grimgar guckst, dann ist das ja auch nicht ganz unberechtigt. Nee, weil, du musst schon ein bisschen verstehen, dass Anime nicht... Für dich ist das vielleicht dann Grimgar schlecht oder Kinder, es mag sein, aber was die im Kopf haben, ist nicht sowas wie Grimgar, sondern was die im Kopf haben, sind so ganz alte Sachen wie... Dragon Ball, Sailor Moon. Dragon Ball, Digimon, noch nicht mal, Shinshan... Shinshan, wirklich? Also das ist nicht so bekannt in Deutschland, denke ich. Doch, das lief RTL 2 sehr lange. Aber, na gut, weiß nicht. Also das ist tatsächlich sehr lange gelaufen. Also es ist einfach nicht so, dass man sagt, es ist nicht auf demselben Level zu sagen, ich gucke, völlig egal, ob man jetzt ein Anime mag oder nicht, aber es ist einfach nicht dasselbe Level, ob ich sage, ich gucke Animes, wie ich gucke Game of Thrones, Walking Dead. Also wenn jemand Game of Thrones guckt, dann ist es aber halt auch was, denkt man sich halt... Ja, es ist keine Kontroverse. Ja, nichts Besonderes, dann denkt man sich, ja, ist doch langweilig. Guckt der Game of Thrones. Ich weiß nicht, ich gucke Game of Thrones oder sowas nicht, aber ich kenne Leute, die das gucken und bei den Leuten denke ich mir auch, ja gut, wenn die das gucken, dann ist es vielleicht gut, dass ich es nicht gucke. Ja, also das ist jetzt deine persönliche Meinung. Mir geht es mehr um dieses allgemeine Darstellung. Also ob du jetzt, ich gucke auch kein Game of Thrones, ich gucke auch kein Walking Dead, ich habe auch kein Breaking Bad geguckt, diese ganzen großen Serien. Ich wollte damit nur aufzeigen, wenn du sagst, du guckst Anime, dann ist das immer noch was, wo du sagst, der guckt Anime. So, es weiß niemand, was du damit meinst, was du guckst. Und es ist nicht positiv oder neutral bewertet, sondern es ist immer noch negativ behaftet in erster Linie. Das ist ja auch gut. Ich würde es vergleichen mit von Gaming. Also wenn du gesagt hast, ich bin Zocker von vor, was weiß ich, vielleicht 10 Jahren oder so. Das war eine vergleichbare genau. Haltung. So grob hast du das halt immer noch. Du kannst halt nicht hingehen und kannst sagen, weißt du, ich kann jetzt in meiner Freizeit ich kann jetzt in meinen Lebenslauf quasi reinschreiben, dass ich natürlich auch Computerspiele zocke und es würde mir keiner im ersten Moment negativ auslegen, so weil das irgendwo im Mainstream angekommen ist. Wenn du aber reinschreibst, ich gucke Animes, völlig egal, ob du jetzt sagst, du guckst die nur sehr ausgewählte Animes, die nur das Beste vom Besten sind, von objektiven Standpunkten wie Inszenierung, Synchronisation, Ton, Bildgewalt etc. oder ob du den absoluten generischen Dreck guckst und dir den ganzen Tag Hentais anschaust. Naja, warte, aber wenn das Einzige ist, was du in deinen Lebenslauf reinschreiben kannst, dann ist es auch ein bisschen... Verstehst du einfach nicht, worauf ich raus will, ehrlicherweise. Ja, also ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst. Es ist einfach... nicht so leicht, Leute zu finden, mit denen du, sag ich mal, relativ nüchtern über Anime diskutieren kannst. Weil entweder gucken die Leute es per se nicht, weil sie es einfach, keine Ahnung, weil sie es entweder nicht interessiert oder weil sie Vorurteile dagegen haben. Oder wenn du mal Leute triffst, dann sind es tatsächlich welche, die eher die großen und extrem bekannten Sachen geguckt haben, also Naruto, One Piece etc. pp. Oh ja, ich kenne einen, der hat so eine Tokyo Ghoul Handyhülle und dafür lache ich den immer aus. Ja, keine Ahnung, ich habe Mayuri aus Steins Gate als meinen SMS-Ton. Das erkennt zwar niemand und alle finden ihn super toll. Was? Erkennt niemand? Nein, also es erkennt niemand, egal ob sie Animes kennen oder nicht, aber alle finden das immer ganz toll und fragen sich immer, was ist das? Weil ich habe dieses Dö-dö-rö ist mein SMS-Ton, den ich mir irgendwann mal eingestellt habe, weil ich fand den so lustig als SMS-Ton. Na gut, es ist Steins Gate, also da würde ich mir auch denken, was ist das, wenn das jemand. Aber Steins Gate ist ja schon eigentlich extrem bekannt, zumindest in Anime-Kreisen, aber. Ja, ist auch nicht besonders gut, von daher. Ja, aber ob gut oder nicht, interessiert ja nicht, ob es bekannt ist. Also es muss ja nicht bekannt sein. Ja, aber es macht ja schon einen Unterschied. Also wenn, gibt ja so Sachen, die bekannt sind, die kann man Leuten, also da, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist, dass die Leute da wirklich, auch wenn das keine Vollidioten sind, wenn die das sehen, dass sie nicht gleich denken, Anime sind alles scheiße. Wenn ich jemanden, der ein bisschen, weiß ich nicht, höhere Ansprüche hat in irgendwas, in Literatur oder in Filme oder sowas, Tokyo Ghoul zeigen würde, dann würde ich ja gleich denken, Anime sind scheiße, weil Tokyo Ghoul ist ziemlicher Müll. Ja, aber dass man dann so eine Rückschluss zieht, zeigt ja eigentlich auch noch wieder, dass es grundsätzlich Vorurteile gibt, weil wenn du jemanden, ja, die nur mal so, wenn du jemanden an Filme ranführen willst und ihm dann Transformers zeigst, dann denkt er natürlich auch, oh Gott, Filme sind doch nur hohle Action, Gewalt, Krach, Bumm und so weiter. Ja, bei Filmen ist es ein bisschen was anderes, weil Filme sind ja ein bisschen mehr was Generelles als Anime. Also es gibt ja größere Variationen. Was heißt das, was Generelles als Anime? Ich meine, es gibt größere Variationen bei Filmen. Bei Anime sind alle aus Japan. Das ist ja quasi die Definition. Filme können ja alles Mögliche. Also es gibt mehr. Ja, Filme ist ein groberer Begriff als Anime. Ja, aber bei Filmen wirst du, also bin ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil du hast trotzdem bei Filmen die ganzen Genres. Ja, ja, und aber wie du sagst, du kannst einen Transformers haben oder du kannst aber auch einen Room haben. Da liegen Welten zwischen den beiden Filmen. Ich, beide haben aber ihr Publikum. Das meine ich ja bei Filmen, aber bei Anime ist es eher, also bei Anime-Fans sind sicher ähnlicher als zwei zufällige Filmfans, weil Anime ähnlicher zueinander sind als zwei zufällige Filme, weil Filme halt mehr mehr Verschiedenes haben. Vor allem, glaube ich, gar nicht. Du hast ja vor allem bei Anime keinen Indie-Sektor, wie du es bei Filmen hast, weil du kannst einen Anime eigentlich fast unmöglich selbst finanzieren, sondern du kannst Anime immer nur, wird immer nur von irgendwelchen Studios produziert, die auch damit oftmals gar nicht so viel Geld machen, sondern das eine Werbemaßnahme für einen Manga, für eine Leitnummer, für ein Spiel ist. Und die sind deswegen einfach abhängiger von ihrem Source Material als die Film. Also ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, dass, du kannst dich, also wenn du wirklich Filmfan definierst, vielleicht aber einfach prinzipiell mal für, kannst dich meistens mit Leuten, die gerne in Filme untergehen, kann man sich meistens eher unterhalten als mit jemanden, der auch Anime schaut, weil man hier viel eher ähnliche Filme ähnlich gut findet. Beziehungsweise, weil die meisten Menschen, dadurch, das muss man halt auch sagen, Filme schauen normalerweise ein eher teures Hobby ist, weil so ein Kinogang kostet gleich mal 9, 10 Euro. Der Streaming-Anteil ist, glaube ich, gar nicht so mega groß, dass man sagt, die schauen sich das alles illegal irgendwo an. Du kannst eher dich mit so jemandem unterhalten, als wie mit jemandem über Animes, weil du musst einen Schnittpunkt bei Animes erstmal finden, dass ihr gemeinsam mal Anime schaut und da gibt's einfach so krass viele, weil einfach im Jahr so viele rauskommen, dass es da viel schwieriger ist, dass du da einen Schnittpunkt hast. Ich könnte mich das Ding bei Anime eher mit einem halt Filmfan unterhalten, als mit einem anderen Anime-Fan. Ja, da ist auch per se, sage ich jetzt mal so, von der Grundchance. Da ist ja auch der Grund, dass die Anime-Fans alle Shit-Taste haben. Das ist ja. Ja, aber das ist halt auch nur deine Meinung. Vielleicht, weißt du, es sind die anderen, die falsch sind. Weißt du, was ich meine? So, ich sage nicht, es ist falsch. Ist ja nicht falsch. Ja, man, das ist halt nur billig. Ja, Shit-Taste heißt für mich falsch. So. Ob ja, du Shit-Taste sagst oder falschen Geschmack, ist für mich wirklich äquivalent. Es gibt ja keinen falschen Geschmack, es gibt nur schlechten Geschmack. Ja, du kannst auch mit schlechten nichts anfangen. Also, das ist ja Negativbewertung. Ob es jetzt schlecht ist oder ob ja, klar, es falsch ist das Gleiche, finde ich. Weil den Leuten, die nur sowas wie Tokyo Ghoul gucken oder was weiß ich, irgendwelche Fighting Shonen oder so, die machen sich überhaupt keine Gedanken über das, was sie gucken normalerweise. Und wenn, dann sind es solche super pretentious Gedanken. Ja, das an sich ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn sie dann sagen, oh, das sind ja großartige Anime. Also ja, das sagen sie ja, weil sie sich keine Gedanken drüber machen. Weil das Ding ist, man kann es dann, Wenn du nur schlechte Anime guckst, dann kannst du ja auch nicht irgendwie erkennen, dass sie schlecht sind, wahrscheinlich. Ja, gut, du kannst wahrscheinlich auch, also du musst ja auch ein grundsätzliches Verständnis irgendwie vom guten Writing oder von einer guten Geschichte haben. Oder was das ausmacht, damit du überhaupt so eine Einteilung haben kannst. Da kannst du auch viele gute Sachen gucken und trotzdem nicht wissen, warum das gut ist oder ob das gut ist. Ja, das ist ja ein zusätzlicher Faktor, aber wenn du nur schlechte Sachen gesehen hast, dann kannst du auch nur schlechte Sachen gut finden. Weil irgendwas muss man ja gut finden, sonst gucken wir ja keine Anime. Ja, aber ich finde, also das sagst du, irgendwas muss man ja gut finden, sonst gucken kann ich mehr. Aber hier ist ja genau wieder der Punkt, die sind halt für dich schlecht, aber für den anderen halt trotzdem gut. Und ich finde, darf man gar nicht unterschätzen, dass Animes wie Tokyo Ghoul, Attack on Titan, Kiseijo, so immer die Season großen, dass die schon auch dass die schon in einer gewissen, oder auch One Punch Man, die sind wichtig für Animes selbst, Aber weil egal ob die gut oder schlecht sind für dich oder ob die schlecht gemacht sind, die sind wichtig, weil sie einfach das Geld bringen. die zu, genau, A, sie bringen das Geld und B, sie erhöhen aber auch den Bekanntheitsgrad. Ich meine, es Das ist ja nichts werden. Gutes. Ja, also ich da stehe Das ich echt ist aber auf. jetzt auch nur deine Meinung. Warum ist es was Schlechtes, wenn es mehr Leute gucken? Vor allem, wenn du überlegst, dass es das Wo wird Animes. dir Weil geschadet? wenn mehr Leute zu Anime kommen wegen Attack on Titan, dann sind die meisten, die dadurch kommen, nicht gerade die Top-Leute, die sich über irgendwas Gedanken machen. Und wenn mehr Leute sich keine Gedanken machen, dann gibt es mehr dumme Anime-Fans. Und Ja gut, Moment, mal das eine ist. kurze Frage. Mit welchem Anime bist du eingestiegen, Megaknocker? Naruto. Ja, also, sorry, da hast du dich gerade selbst argumentatorisch zerstört. Weil letztendlich, ganz ehrlich, die meisten Anime-Fans sind eh, oder auch die Leute, die, sag ich mal, elitären Geschmack haben oder die zumindest sich Gedanken machen über das, was sie da gucken, sind mit solchen großen, gehypten Sachen ins Medium reingekommen. Naruto, One Piece und so weiter und so fort. Oder heutzutage halt ein Attack on Titan oder ein Sword Art Online. Das heißt ja nicht, dass sie so bleiben müssen. Ja, das Problem ist, dass jetzt zu viele Leute, also zu viele mit den, also weil es jetzt das Internet gibt und früher war es natürlich so, wenn die Leute dann Naruto gesehen haben, dann haben die halt Naruto gesehen und fanden das cool, aber konnten ja mit kaum wem darüber sprechen und so und dann haben sie halt später vielleicht andere Sachen gesehen und fanden die dann besser. Aber wenn es jetzt Internet gibt, sowas wie Attack on Titan, wird da wirklich beredet und du hast, es gibt ganz eine große Community, wo die nur über Attack on Titan reden können und dann wer mit wem da irgendwelche Beziehungen hat oder was auch immer, die Fujoshis oder was auch immer, werden die quasi bei diesen Anime, die Mainstream sind, gehalten, weil es halt eine große Community gibt. Und durch diese Community ja, wird quasi dafür gesorgt, dass die unwahrscheinlicher sich andere Sachen angucken, weil die Community halt die halt nicht so gut findet im Großen und Ganzen. Und so wird halt durch das Internet die Individualität von vielen Leuten genommen und weil die Individualität von vielen Leuten genommen wird, machen die ganzen größeren YouTuber und die größeren Anime-Studios etwas für die Masse, die halt zu diesen Communities gehört. Das halte ich ehrlicher, das glaube ich ist ein bisschen übertrieben, weil diese Communities, die gab es auch schon früher, die sind nichts Neues. Es gibt auch diesen Ja, aber es Naruto-Fanclub wird. und stopp, lass mich ausreden. Da die schon so krass fokussiert sind auf ihr Attack on Titan, auf ihr Ding, interessieren die sich im meistens sowieso nicht so krass für andere Sachen, weil, weiß nicht, also ich bin mir sicher, dass viele Attack on Titan-Leute auch dieses Cabaneri of the Iron Fortress jetzt sehen werden. Also, das ist genau das, was du meintest. Das wird für die was gemacht. Also, das wirkt für mich auch so. Es ist dasselbe Studio. Es ist schon so eine ähnliche Gedanken. Auch der Trailer war genauso geschnitten, dass es sehr ähnlich wirkte. Das schon. Aber so, was sonst rauskommt im Anime-Bereich, für diesen speziellen Kreis total unerheblich, ob da Das jetzt stimmt, das was stimmt, glaube ich kommt. nicht. Glaub Ja, sich nicht, dass du pauschal das stimmt sagen bei kannst, die diesen, gucken das alle. ja, warte, das stimmt bei diesen Fighting Shonen Fans. Die gucken nur Naruto und dann vielleicht noch One Piece oder so. Aber bei diesen neuen Fans, weil zum Beispiel Attack on Titan hat nur 25 Folgen oder so. Und wenn die das geguckt haben, dann gucken die es ja nicht tausendmal, können sie ja nicht tausendmal rewatchen wie bei Naruto, was hunderte Folgen hat, sondern wenn die es dreimal gerewatcht haben, haben sie nichts mehr zu gucken, weil es dann langweilig wird. Und dann fragen sie ihre Attack on Titan Community, fragen sie dann, ja, was ist noch gut wie Attack on Titan? Dann sagt jemand Tokyo Ghoul, dann gucken sie Tokyo Ghoul. Dann fragen sie, was ist noch gut wie Tokyo Ghoul? Sagt jemand Parasite, dann gucken sie Parasite. Da braucht man halt extrem viel Glück, Aber um da, dann noch auf einen das guten Anime zu stoßen, wenn man so ist, das glaube ich gar nicht. Also will. A, du nimmst den Leuten die Möglichkeit, sich selbst zu informieren. Du sagst einfach, mein, das stimmt für die Masse ist dumm, aber nicht Ja, die alle, Masse ist ja weil. auch dumm. Es sind da nicht alle, das sage ich ja nicht, aber die Masse ist ja die, die bestimmen, was jetzt rauskommt und so und was gemacht wird. Weil der Einzelne, der interessiert, also die Anime-Studios machen ja kein Anime für mich. Nein, aber und das nächste ist, nur weil jemand Attack, das ist, du machst jetzt den Schluss, wer Attack on Titan gut findet Tokyo Ghoul gut, findet Nee, das. Kiss gut, der findet, doch, Ja. das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast Ist eine gerade höhere gesagt, das Wahrscheinlichkeit. wird mir empfohlen. Das glaube ich gar nicht, weil die Genres einfach nicht zusammenpassen. Also nur weil dir der Anime gefällt und der, Ja, heißt warte, es nicht, dass dir auch der dritte gefällt. Das, aber sie sind ja, man relativ muss nah aber sagen, beieinander. dass sowohl Tokyo Ghoul als auch Attack on Titan, Kiseicho würde ich da gar nicht mal so mit Ja, aber reinnehmen. das kommt Kiseicho dann ist, irgendwann vielleicht. ja, aber Kiseicho ist in dem Bezug schon ein bisschen, fällt da noch ein bisschen ab. Eher so die Shin Mirai Nikki und Elfenlied. Das sind schon Anime, die auf eine sehr ähnliche Zielgruppe abzielen, weil sie halt zum einen extrem brutal sind, was die Leute dann halt in einem gewissen Alter halt auch einfach abfeiern, weil sie Gewalt halt da darstellen geil finden. Und weil sie zum anderen halt auf einen ganz bestimmten emotionalen Punkt hinaus wollen. So von wegen, also bei Attack on Titan, ich will meine Rache, oder bei Tokyo Ghoul halt auch ähnlich dieses, ich diese also dieses Aufbauen eines ganz klaren Feindbildes, was besiegt werden muss, was Die bekämpft bösen werden muss. Erwachsenen haben es dann wieder gemacht. Genau, also zum einen das, böse Erwachsene kann man ziemlich gut da vergleichen, und zum anderen halt hast du keinen wirklich unglaublich nachvollziehbaren Grund, warum jetzt der Held das macht, was er macht, sondern es macht halt einfach nur, ja, er will jetzt halt kämpfen oder was auch immer. Das ist ein Das bisschen, ist cool. das ist oftmals sehr der cheap darauf ausgelegt, einen Konflikt zu haben. Also ich denke, es ist halt, die Animes sind zielgerichtet gemacht und ich glaube einfach nicht, dass du, dass ein Attack on Titan Film, wenn man mal Fan, wenn man mal die ganz großen neuen nehmen, Sword Art Online gut finden wird. Also Ah, da würde ich nicht unbedingt zustimmen. Also, da glaube ich ich nicht. schon. Also, ich glaube, Sword Art Online ist dann tatsächlich nochmal eine Es ganz ist andere nein, nein, nein, Genre. das stimmt aber nicht unbedingt, weil die Leute, das ist halt dieselbe Zielgruppe. Das sind jüngere Leute und die finden halt, das ist vielleicht nicht derselbe Genre, aber die finden halt beide Thematiken gut, weil jede junge Person spielt heutzutage Videospiele. Zumindest so gut wie jede Person, die Anime guckt. Und deswegen finden die dann auch Sword Art Online gut. Vielleicht aus anderen Gründen, aber sie finden es halt auch zufällig gut. Und zufällig finden sie auch Mirai Nikki gut und zufällig finden sie auch noch Tokyo Ghoul gut, weil die alle halt gewisse, nicht unbedingt in der Sache, wie die gemacht sind, sondern halt, wie die mit dem zufälligen Teenager halt übereinstimmen, weil die da halt alle ähnlich sind. Dann müssten aber nach der Logik sämtliche auf Teenager zugeschnittenen Animes gut von denen für befunden werden, weil Das stimmt dann nicht. ja doch, du Ist beschreibst ja es nicht gerade einfach nur. jeder Teenager gleich. Aber im Großen, es geht ja nur Ja, aber ums trotzdem, wenn sie Durchschnitt. im Großen und im Durchschnitt gleich sind, dann müssten trotzdem Animes wie Konosuba, Animes wie Log Horizon, Animes Ja, aber wie das stimmt ja Excel nicht. World, Animes wie. Warte, was hatten wir noch? Grimgar, die müssten alle ungefähr gleich erfolgreich gewesen Nein, nein, sein, das stimmt ja weil nicht. sie alle das ansprechen. Sie Weil sprechen oder Overlord. es muss ja irgendwo beginnen. Und zum Beispiel Sword Art Online war ja quasi der erste große. Es gab vielleicht Hack davor oder sowas, aber Sword Art Online war quasi der erste große, und deswegen hat es dann schon, also wenn jetzt ein Anime-Fan neu startet, Anime-Fan zu werden, dann gibt es da schon eine große Community für Sword Art Online-Fans, und deswegen ist das der empfohlen wird, weil das die Leute kennen. Und die ganzen Neuen, die jetzt kommen, die müssen halt auch erstmal diese Fans erreichen, bis sie dann, also es wird immer schwieriger für einen neuen Anime, da so eine große Community aufzubauen, wenn er nicht irgendwas Neues hat oder was Pseudo-Neues. Ja, Also ich. natürlich, aber trotzdem, wenn die, also es wird schwieriger, eine aufzubauen. Aber wenn ich sowas schon habe, dann müsste ich trotzdem die andere Community abgreifen können. Das heißt, was ich meine ist, dass dir natürlich die Sword Art Online Community ein Sword Art Online empfiehlt. Sie müsste dir aber im selben Atemzug alle anderen Animes empfehlen, weil sie sagen würden, das ist im gleichen Bereich. Das ist vielleicht nicht so gut wie der Heilige Gral Sword Art Online, aber die sind alle sehr ähnlich. Die kann man alle auch gucken. Und das hast du aber einfach nicht. Ich bin mir sicher, dass es genügend Leute gibt, die den einen gut finden, den anderen schlecht finden, damit klarkommen, damit, weil es schon sehr diversifiziert ist. Und man darf einfach nicht vergessen, so blöd sind dann doch nicht immer alle. Es gibt Man fängt einfach irgendwann an, selbst zu hinterfragen, oder auch man Ja. merkt, wenn man viele Animes erstmal gesehen hat, merkst du auch erstmal gewisse Sachen, weil das, was für dich schon Tropes und wiederholende Gags sind, sind nur wiederholende Gags, weil du schon so viel gesehen hast. Wenn du noch nicht so viel gesehen hast, kann das für dich nicht wiederholen sein. Dann wirkt halt für dich der typische Harem, er macht die Badetür auf und drin ist das Mädchen und wirft Sachen nach ihm und er hat Nasenbluten, ist dann für dich neu, weil du es halt noch nicht kennst. Wenn du es aber schon kennst, dann ist es nicht neu. Du kannst doch keinen Running Gag haben und darfst den Leuten nicht absprechen, hier selbstständig zu sagen, okay, war jetzt nicht so meins, ich hätte gern was anderes und dann selbstständig mal weiterzusuchen. Ja, Ich glaube aber nicht, dass das Ding das so ist, groß ist. das Problem an der Sache ist aber, dass du nicht vergessen darfst, dass Anime doch eine sehr, sehr junge Zielgruppe hat. So, ich Ja. würde sagen, so von 15 bis 25 ist so die Hauptzielgruppe von Anime. Und der Anteil an selber denkenden Menschen ist dort halt noch deutlich geringer als, Ja, vor allem, ja, da mach ruhig. wenn sie selbst denken, dann muss man sich mal angucken, wonach Leute, also wenn ich mir so eine Anime-Liste angucke von irgendwem, den ich nicht kenne, dann gucke ich mir an, wie bewertet er den Anime, und dann gucke ich mir an, wie bewertet er den Anime, also so bestimmt, nach bestimmten Mustern suche ich dann immer. Und bei manchen Leuten ist es halt einfach so, dass die so willkürlich und oberflächlich die bewerten, dass man überhaupt nicht vorhersehen kann, nach welchen Maßstäben die ein Anime bewerten. Also da kann es sein, dass es nur darauf ankommt, welche Haarfarbe der Protagonist hat oder sowas. Also wenn die Ja, gut, Leute. klar, Bewertungen sind, da finde ich Es geht ja Bewertungen nicht nur ist um ein anderes. Bewertung, es geht ja auch darum, was die, dass Bewertungen widerspiegeln ja wieder, was sie gut finden. Also jetzt ja Na, nicht nur die Zahlenbewertung. noch nicht mal zwingend. Eine Bewertung spiegelt eigentlich nur wieder, wie war irgendein Eindruck davon auf dich. Also klar, wie gut, aber muss nicht mal zwingend Gesamtbild sein. Ich meine, warum haben denn Running, Airing Animes, die gerade Mid-Season sind, schon Bewertungen mit 0 von 10 und 10 von 10, obwohl keiner fertig ist? Und du kannst mir jetzt erzählen halt, was du willst, aber du kannst nichts bewerten, was du gerade mal zur Hälfte geguckt hast. Das ist immer Ah, noch die zweite Hälfte auch na wichtig. Du gut, also kannst nicht sagen, bei mir ist es meistens so, zum Beispiel bei Erased war das so, oder ist es bei jedem Anime, bei so gut wie jedem Airing-Anime so. Am Anfang bin ich noch ein bisschen gnädig, und gegen Ende muss ich dann den Score ein bisschen nach unten anpassen. Aber nach oben, es ist sehr selten. Ich weiß nicht, ob ich es je einmal gemacht habe. es ging eher darum, dass du etwas bewertest, obwohl es noch nicht fertig ist. Was ist es? Es geht mir Ja, das kann nicht man ja. da. Aber Nein, aber nicht, wenn meistens du ist die man ja zu Bewertung für Boden. für das Gesamtwerk abgibst. Das ist wie, als brichst du einen Film nach einer Stunde ab und sagst, also prinzipiell, der Film war ja mal mega scheiße. Ich habe zwar nur die erste halbe Stunde gesehen, aber dann hat dir die halt nicht gefallen. Das ist okay, aber du kannst dann nicht sagen, ich kann vernünftig über den Anime reden oder ich kann vernünftig drüber diskutieren, Ja, weil warte, du aber. kennst es nicht vollständig. Du kannst bis zu dem Punkt was sagen und dass es dir bis zu dem Punkt nicht gefällt, ist auch völlig legitim. Aber so Bewertungen sagen auf MRL zum Beispiel, das sind ja Bewertungen für das Gesamtbild. Und da Also ich, passt die Bewertung halt dann nicht. naja, ich würde sagen, man kann schon vom Anfang an meistens bewerten, weil zum Beispiel, was ich im letzten Podcast von der Woche natürlich gesagt habe, über Densetsu Kyojin Ideon, also über Ideon halt, die Exposition war so schlecht. Da weiß man einfach, egal was der Anime noch macht, ich habe da in den Reviews gelesen, es soll die letzte Hälfte soll irgendwie gut sein und thematisch interessant oder so. Das steht alles im Schatten von der Exposition, weil die Exposition es schon ruiniert hat. Und schon allein dadurch, wenn die erste Hälfte oder so oder das erste Viertel richtig scheiße ist, egal wie gut es danach wird, es kann einfach insgesamt nicht gut sein. Weil es Es kann halt. aber insgesamt okay sein und das reicht völlig. Ja, Das okay. ist das, aber genau, Was pass auf, heißt du hast okay? gerade genau meinen Punkt bestätigt. Du sagst, es kann nicht gut sein. Das heißt aber nicht, dass es dann automatisch schlecht ist. Nicht gut heißt nicht, ist gleich schlecht. Das ist einfach ein Unterschied und den, finde ich, musst du einfach anerkennen und auch sehen, dass das für viele Leute wichtig ist, dass sie sich sowas anschauen. Deswegen ist es wichtig, dass sie mit Tokyo Ghoul anfangen, dass sie da reinkommen. Und deswegen finde ich schon, dass man auch immer. Ich finde es einfach schwachsinnig zu sagen, irgendetwas sollte seinen Wirkungsbereich nicht vergrößern. So, es sollte nicht mehr Mainstream in Anime reinkommen, weil das Einzige, was da dahinter steckt, ist zu sagen, ich will nicht, dass andere Leute Spaß an dem haben, woran ich Spaß habe, weil die könnten meinen Spaß hier ruinieren, weil die Sachen gut finden, die ich nicht gut finde. Ja, das rührt aber aus einem mehr oder weniger nachvollziehbaren Grund, weil die Studios produzieren ja immer nach Zielgruppe. Und das ist ja bei Anime nicht anders als bei Filmen oder selbst bei Serien oder Comics. Es gibt ja immer eine Zielgruppe, die bedient werden will, vom Studio-Sicht aus, weil sonst machen sie nicht viel Geld. Weil wenn es sich nicht verkauft, brauchen sie den Anime nicht machen. Und wenn du eine große Anzahl von Leuten hast, die halt eher storytechnisch flache oder einfach nur auf Unterhaltung ausgelegte Anime gucken will, hast du als jemand, der halt Wert auf eben solche Sachen wie Story, Charakter oder Atmosphäre legt, halt einfach den Nachteil, weil du bist in der Minderheit, du bist keine zahlkräftige Masse und da sagt sich das Studio natürlich, okay, ich entscheide mich für die Leute, die Geld für mich ausgeben. Und das ist halt das Problem, wenn du zu viele Leute hast oder eine zu große Masse, die nicht auch mal was, sag ich mal, Anspruchsvolles sehen wollen und auch dafür zahlen wollen, wird einfach nichts Anspruchsvolles produziert. Deswegen, das ist halt der Punkt, der Unterschied zu Filmen, wo du halt auch eine Indie-Szene hast oder wo du auch oft Projekte hast, wo das Studio weiß oder die Produzenten wissen, okay, damit machen wir jetzt nicht das große Geld, aber wir bedienen damit eine Zielgruppe, die uns trotzdem genügend Einspiel gibt oder es ist zumindest etwas, womit wir unser Image aufbessern können. Und das ist halt, was du bei Anime zumindest aktuell einfach nicht in der Art hast. Ja, richtig, aber wenn du sagst, es darf nicht weiter in den Mainstream kommen, nimmst du dir die Chance, dass du überhaupt in die Richtung kommst. Weil im Endeffekt alles, was ihr sagt, heißt, ich will so, dass es ist, wie es Ja, bleibt. warte, Und dann aber ändert sich, nein, dann es ist ändert nicht sich auch möglich. nichts. Du Es ist wirst. nicht, warte, es ist nicht möglich, dass Anime so Mainstream werden wie Filme. Nee, Weil soll es ja auch Anime. nicht. Ich sag nicht, dass es so Mainstream werden soll, aber ich sag, dass ich nichts dagegen habe, wenn es größer, weil Anime müsste sich stark ändern, um richtig in Mainstream reinzupassen. Und das möchte ich nicht, weil ich mag meine Panty-Shorts, ich mag in Edgys Anime meine Edgy-Sachen, weil die gehören für mich dazu, deswegen gucke ich ein Edgy-Anime. Und wenn es in den Mainstream reingehen wird, dann würde das zum Beispiel wegfallen. Ich glaube nicht, dass das Ah, würde ich gar Edgy-Genre. nicht. Also Edgy ist ja eher schon Mainstream. Also die, zum Beispiel Was? solche Leute wie Kuruno oder so, da ist das Hauptthema. Also von der Mainstream-Anime-Community ist der Hauptfokus, würde ich sagen, weil das der Grund ist, warum viele Anime gucken. Ja gut, Kono ist ja auch Komiker und also in Anführungszeichen Komiker und Ja, du guck dir mal alle. verwechselst jetzt aber Anime Mainstream mit normalen Mainstream. Ich rede, ob jetzt, also Edgy, ja, Edgy ist natürlich, beziehungsweise Fanservice ist schon im normalen Mainstream Anime, also sag ich mal für alle, die regelmäßig Animes konsumieren, ist das angekommen und braucht man, um zu sellen, klar. Aber um im richtigen, also um im weltlichen Mainstream anzukommen, wie, ja, wie es halt jetzt mit Breaking Bad zum Beispiel oder mit den Serien ja war vor ein paar Jahren. Da würde dieses Edgy einfach sich nicht auf Dauer halten, weil es halt da gezeichnet ist. Glaube ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, du nimmst dir die Chance, wenn du sagst, es soll nicht weiter in den Mainstream reinkommen, nimmst du dir einfach die Chance, dass du sagst, es kommen auch Leute, die meine Sachen, weil nur weil es mehr Leute sind, heißt es ja nicht, dass die alle automatisch ins Naruto-Fan-Lager gehen. Vielleicht gibt es auch ein paar, die dann sagen, die haben mehr deinen Geschmack. Und vielleicht wird dann eben genau Ah. irgendwann dieser Anteil so groß, dass du sagst, es macht Sinn, dieses Indie-Genre zu bedienen. Das glaube ich nicht. Das Problem ist vielleicht auch, ich. Aber du nimmst dir die Chance, ob du es glaubst, also du nimmst dir die Also, Chance ich sehe davon jetzt einfach weg. schon, desto mehr Leute in dieses. Naja, zum Beispiel Legend of the Galactic Heroes Camp gehen, desto mehr Leute, die nicht so. Naja, sind kommen halt da rein und quasi, also der Ruf zum Beispiel von Legend of the Galactic Heroes Fans wird jedes Jahr schlechter, weil die Fans jedes Jahr schlechter werden. Okay. Jetzt eher ehrlicherweise den Anime nicht und auch mit die Fans, und da bin ich gerade nicht so bewandert, weil ich den nie Er geguckt ist in habe. den Top 10 bei Mel. Es gilt als der heilige Gral von Anime. Zumindest sagt das jeder Anime-Elitist. Ich würde nicht sagen, also ist halt mein Lieblingsanime, aber die Fans davon sind so dumm, das ist unglaublich. Ah, mein Gott, ganz Und ehrlich. sowas ruiniert einen, also es ruiniert das einem natürlich nicht wirklich, aber das ist halt, das ruiniert quasi meinen Ruf als Legend of the Galactic Dein Heroes wertvoller Fans. Ruf. Ja, natürlich, Den meinen interessiert großartigen aber einfach. Ruf. Ja, wow. Das ist das, was ich meinte, somit. Dein Problem ist jetzt einfach nur, dass. Dein Problem ist einfach nur, dass du weniger Spaß dran hast, wenn mehr Leute dran Spaß haben. Stop. Was hat denn dein Ruf mit dem Spaß am Anime zu tun? Mein Ruf, verdammt, dass ich meinen Ruf habe. Wenn ich einen schlechten Ruf habe, dann lädt mich Lixor nicht, nicht Lixor, Lastig nicht mehr ein. Ja, aber das ist Weil. auch schon lastig, wenig. Also, ich finde, es mag sein, dass dann die irgendwie, dass der Ruf dann schlechter wird. Also, weiß ich jetzt nicht, aber prinzipiell ist es nicht schlecht, dass wenn mehr Leute in Anime sehen und sowas wie ein Heiligen Gral sowieso nicht gibt, das sollte eigentlich eh klar sein, dass sowas einfach nur dämlich ist. Es tut mir leid. So, auch so, mit Lastik hat es im Forum geschrieben, dass da Leute über Psychopaths, dass das das neue Ghost in der Shell ist. So, sowas braucht man halt auch einfach nicht beachten, weil das ist einfach nur dämlich. Ach, aber das sind. Das wirst du aber Doch. auch nicht in der Riesenmasse Na finden lassen. klar, guck dir Ninotaku an. Ninotaku ist auch ein Psycho-Pest-Fan und der macht. Der, dadurch wird es auch weiter Mainstream. Und finde ich nicht schlecht, ich mag Psycho-Pass. Mehr Psycho-Pass ist immer gut. Habe ich nichts dagegen. Das Wirklich? heißt, ja, ich mag Psycho-Pass. Ich mag diese Art Ach. von Anime. Siehst Ich du, mag du machst, du sorgst auch Krimi-Animes. dafür. Du sorgst auch dafür, dass Anime schlechter werden. Ja, Schäm komm, dich. Psycho-Pest war jetzt noch. Nein, Also, Psycho-Pest wie gesagt, war. dein Psycho-Pest Psycho-Pest war kann eine man zumindest einem Beleidigung. Nicht-Anime-Fan durchaus empfehlen. Dein Also, einziges wenn ich Problem ist immer Psycho-Pest. noch, dass mir etwas gefällt, was dir nicht gefällt. Und das ist dein einziges Problem, dass mir was gefällt, was dir nicht gefällt. Weil es für dich Nein, irgendwie den das Spaß Ding ist, mindert. einmal werden, glaube ich, schlechtere Anime gemacht, aber das Hauptproblem ist, dass, glaube ich, die Community jedes Jahr schlechter wird. Und die Aber das ist Community ist überall auch ein so. Das ist kein wichtiger Anime-Phänomen, das ist Faktor. ein Weltenphänomen durch Internet. Ja, zum Beispiel nee, das ist schon ein Anime-Phänomen. Bei Gaming sieht man das ja auch. Gaming wird immer beliebter und die Gamer beschweren sich, dass sie nur noch irgendwelche Leute, ja, dass sie halt nicht wirklich mehr tolle Communities haben. Ich bin jetzt nicht so aktiv im Gaming, aber das ist so Das hat das, er was doch man da gesagt, mitbekommt. dass das ein Weltphänomen Genau, ist. das ist das, was ich meinte. Das ist ein Weltphänomen. Das ist so, ich weiß nicht, ob, wenn du da nicht im Anime bist, im Gaming drin bist, wird dir wahrscheinlich auch Jim Sterling nichts sagen. Doch, da Sagt dir Jim sag mal Sterling was. was? Der hat auch letztens in einem Jimquisition-Video, als es darum ging, dass Nintendo irgendeinem neuen Mario-Teil einen Modus für Unsterblichkeit einbauen wird, für Leute, dass sie leichter in das Spiel reinkommen. Wäre sowas für dich Ja. okay? Ja, Würdest du das. sagen, das ist gut oder das ist schlecht, wenn der Modus kommt? So ein freiwilliger Modus. Mir egal, ich weiß nicht, interessiert mich nicht. Wahrscheinlich würde ich bin ja, ich bin so ein Noob, ich würde mir wahrscheinlich sogar noch helfen, aber Ja, wenn du das auf ja. Anime überträgst, du würdest Ja, es auf wahrscheinlich Anime, haten. auf was würde es denn auf Weil Anime du. übertragen heißen? Weil das ist bei den Videospielen ist es was ganz ist es ja ganz einfach. Da kostet es nicht viel. Also Nintendo kostet es ja nicht viel, so einen einfachen Modus reinzumachen. Aber bei Anime würde das heißen, dass man, weiß ich nicht, die Hälfte aller Anime auf niedriges Niveau runter macht. Warum denn Damit gleich die man Hälfte? Es heißt einfach nur, dass ja du einen mit bestimmten etwas ein Anteil. Problem hast, was für dich aber keine Auswirkungen hat. Es hat keine direkten Auswirkungen auf dich, wenn Psycho Pass beliebt ist. Dir Doch. macht, du hast an Doch, deinen es hat Animes eine doch direkte nicht Auswirkung. weniger Spaß. Es hat auf mich die direkte Auswirkung, dass Urobacha mehr Jobs bekommt, weil die Leute sagen, Urobacha ist der hat Madoka Magica gemacht, der hat Psycho-Pest gemacht, richtig cooler Typ. Und dann macht Urobacha noch weitere großartige Anime, Und die. warum ist das für dich ein Problem, wenn du guckst den Typen nicht? Ja, Inwiefern schadet es schadet das dir Geld könnte nichts? man auch für gute Anime ausgeben. Es würde aber, ja gut für dich, aber es wird so oder so nicht so. Aber wenn es jetzt der Urobot nicht ist, dann ist es irgendwer anders. Also, das ist ein elitäres Denken, was einfach nur heißt, es müssten alle nur da die Sachen produzieren, die ich gut finde, und das wäre dann auch richtig gut und alles andere kann Ja, scheißen gar nicht, dass gehen. sie das machen müssten, aber ich sage Ja deswegen, doch, dass es nicht hast du doch gut gerade ist. gesagt. Ich will es eigentlich verbieten, mir ist ja egal, aber wenn ich sagen, dass es nicht gut ist. Du hast aber gerade gesagt, dass du es nicht willst, dass Urobochi mehr Aufträge kriegt, weil das dann weniger Geld für dich heißt. Also für Animes heißt, die du magst, obwohl du überhaupt keine Ahnung hast, ob das dann tatsächlich der Fall sein wird. Vermutlich zu einem gewissen Grad mit Sicherheit, aber es ist trotzdem Also, kein zum direkter Beispiel, Einfluss. Urobacha hat einen sehr großen Einfluss auf die Community und darauf, wie Anime allgemein gestrickt sind, weil halt Madoka Magica und Psycho-Pest sehr, sehr erfolgreich waren und die dadurch beeinflussen die quasi die ganze Anime-Szene und nicht nur. Sie beeinflussen, was produziert wird anhand dessen, dass sich das Ja. verkauft. Das ist also der Punkt ist halt, dass Studios sich dann halt immer für den einfacheren Weg entscheiden, so wie es zum Beispiel bei Realfilmen mit Superheldenfilmen ist, weil Superheldenfilme verkaufen sich einfach. Du hast eine bestehende Fanbase, durch die Comics und du hast halt einfach jetzt einen Vibe in der großen Bevölkerung, dass die Leute sowas sehen wollen. Ich Oder verstehe wie es echt halt nicht, vor warum ein die Leute paar. Superheldenfilme gucken. Ja, Das ist. willkommen in der modernen Welt, Leute. Ja, oder So wie es halt läuft vor ein die paar. Welt. Ja, aber das nur weil es so ist, heißt es dann lange nicht, dass ich das gut finden muss. Ich kann mich ja trotzdem darüber beschweren. Oder was mich halt daran stört, ist, dass Leute oft aus diesen Mainstream-Regionen sich allem, was eher in so künstlerische Richtung oder was einfach was nur abweicht von ihrem bekannten Psychopaths, Attack on Titan, Sword Art Online-Muster, abweicht, grundsätzlich nicht sehen wollen. Das ist zum Beispiel, also so, wie viele Leute sich zum Beispiel sich für sowas wie Angel's Egg mal öffnen würden, ist eine sehr geringe Anzahl, weil Da die muss Leute ich sich daran ja gewöhnt widersprechen. haben, das zu gucken, was ihnen halt schon, was sie schon kennen, so, und einfach was Neues auszuprobieren und das auch mal, sag ich mal, die Arbeit dahinter zu respektieren und nicht nur zu sagen, ja, mir gefällt das, damit ist das gut, das ist halt einfach das Problem, was ich aktuell sehe. Also da wäre ich mir nicht ganz. Also ich muss ja sagen, so was ich eben erwähnt habe mit dem Legend of the Heroes, dadurch, dass es mehr Leute gucken, ist nicht immer gut. Es hat nicht immer gerade positive Auswirkungen und von daher, Nee, mir ging naja. es jetzt einfach nur darum, dass man sich das unter den Leuten, die zum Mainstream gehören, einfach eine sehr geringe Anzahl aktuell ist, die sich auch für Nicht-Mainstream-Titel öffnen würde. Und Ja, das aber ist. das kannst du ja nicht ändern. Also das ist ja, Genau, da würde das ich ist. sagen, liegt nicht unbedingt, das ist auch nicht Zufall, das ist eher, wie die Leute an sich sind. Weil zum Beispiel, ich habe auch, nachdem ich Naruto gesehen habe, habe ich dann irgendwann mir auch so Sachen wie Welcome to the NHK oder so angeguckt, ohne dass jetzt irgendwer mich dazu gezwungen hat oder was auch immer. Also, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich habe Naruto gesehen und ich gucke mir halt immer noch Naruto an, weil ich keine Lust habe, mich dann mehr damit auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht, das hat eher was mit Personen zu tun, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre lang nur Naruto gesehen, bevor ich mich mit anderen Anime beschäftigt habe. Und das war Attack on Titan und Co. Also, ist ja natürlich klar, aber das Ding ist halt, das war tatsächlich noch zu einer Zeit, wo das noch nicht so krass Mainstream war, würde ich sagen, wie aktuell nach Attack on Titan. Einfach aus dem Grund, dass die Titel, die in diesen typischen Mainstream verankert sind, nicht so groß beworben werden wie aktuell. Also, der Hype zum Beispiel um einen One Punch Man oder einen Erased, den würde ich sagen, gab es vor vielleicht 3, 4 Jahren noch nicht. Nein, Ja, das stimmt. Das das ist, ist. weil jetzt durchs Internet die ganzen Leute es gucken können. Ja, das nicht nur das Internet, das ist also schon Doch, auch das so. Internet ist sehr wichtig, weil zum Beispiel Ja, aber das vor fünf Internet. Jahren konnte man viele Anime gar nicht gucken, weil es sie nicht gab auf Deutsch oder mit Subs oder mit englischen Subs oder sowas. Was? Also ich gucke alleine schon seit mindestens 3 Jahren mit Subs englische Anime. Ja, drei Mindestens 3 Jahre. Jahre. Mindestens. Ich weiß es gerade nicht Und wenn du genau. guckst, Und ich weiß, dass es wann davor. manche Subs gemacht wurden, also ich meine jetzt nicht bei den Mainstream-Anime, aber bei unbekannteren Anime, da gibt's, da sehe ich bei, ich gucke mir, wenn ich mir den angucke und bei mir Animes gucke, dann gibt's Leute, die 1 Jahr oder 2 Jahre, nachdem er gekommen ist, noch auf die Subs warten. Weil es halt jetzt Legend erst. of Galactic Heroes hat immer noch kein deutsches Sub. Ja, deutsche Subs meine ich auch nicht. Deutsche Subs sind scheiße. Weil die deutsche Sprache einfach nicht. Also du kannst Nicht keine. das hatten wir im letzten Podcast, im vorletzten Ja, Podcast. also Ja, da hatten wir eine Synchro-Diskussion, nein, ich also. meine nur, dass man die englische, weil entweder sind die deutschen Subs aus dem Englischen übersetzt, das Englische ist viel einfacher als das Deutsche, deswegen ist die deutsche Übersetzung immer scheiße, oder aus dem Japanischen, und das Japanische ist auch viel einfacher grammatikalisch als das Deutsche, und deswegen ist die Übersetzung halt einfach immer minderwertig. Kannst viel einfacher in eine einfachere Sprache übersetzen, wie Englisch, als in eine schwierigere. Das Problem ist, also einmal kurz, das Problem ist, dass das Deutsche eine sehr exakte Sprache ist und das Ja, Japanische überhaupt nicht. das Vergleich dazu. Aber, von also ich finde schon, dass sowas wie und 3 Jahre reichen gar nicht mehr, wenn Attack on Titan schon 2 Jahre. Also es ist schon, natürlich hat das Internet damit was zu tun, aber der Boom kommt nicht dadurch, dass jetzt das Internet hat sich in den auch. letzten 5 Jahren, wurde das Internet aber an sich nicht irgendwie mehr Leuten zugänglich gemacht oder es ist irgendwie die Anzeige, sondern Nee, schlicht es und wurde aber ergreifend. normal, es hat ja ein bisschen gedauert, bis das Internet auch etabliert war, aber, also bis es auch in so Sachen wie Anime etabliert war. Und bis die, jetzt gibt es auch zum Beispiel Smartphones, vor 5 Jahren war das noch nicht so groß. Smartphones weiß ich jetzt gerade nicht, aber das Internet ist da schon, das unterschätzt du, glaube ich. Was eher so ein Grund ist in meinen Augen, ist zum Beispiel der Attack on Titan. Den Hype, den Attack on Titan generiert hat, der ist so groß gewesen, wie der Hype, den One Piece es über die Jahre geschafft hat, aufzubauen. Also ähnlich groß. Und dadurch kam es erst, Attack on ich finde. Titan? Ist Attack on Titan wirklich so groß in Deutschland? Ja, Also ich habe es war in der deutschen riesig in der Welt. Community, ich bin nicht so in der, ja, in Amerika, aber in der deutschen Community habe ich eher Sword Art Online wahrgenommen Deutsche ist mir ehrlicherweise als. scheißegal. Ja, Dunkelheit. ja, ja. Aber ich meine, in der deutschen Community ist SAO ja der Punkt. Und in den USA ist halt Amer und so ist Amerika, ist Amerika, ist Attack on Titan ziemlich groß. Und das sind die wichtigen, ehrlicherweise, weil das sind die Leute, die sowas, das ist der Ort, wo es sowas wie Crunchyroll gibt. Da liegt das Geld. Also da liegt die Verfügbarkeit Ja viel gut, höher. Da merkst du es mehr. meinst du Crunchyroll hat wirklich einen Einfluss da, also was auf Crunchyroll geguckt wird, hat wirklich einen Einfluss darauf, was in Japan also gemacht wird? Nein, es hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was der Ja. Westen treibt. Das interessiert die Japaner einen Scheißdreck. Also mal rein davon, dass der Westen in meinen Augen überhaupt keinen bis 0, irgendwas prozentigen Einfluss darauf hat, was die Japaner bei sich für Animes produzieren oder wie Animes produziert werden. Dieser Einfluss ist, glaube ich, nichtig. Das Na, kann ich mir wobei, ich nicht habe letztens vorstellen. hab mal gehört, dass die DVD-Firmen in Japan Probleme damit haben, dass die Japaner sich eher englische DVDs oder sowas kaufen und dann halt ohne Untertitel oder sowas gucken können, weil die in Japan viel teurer sind als in den USA. Ja, Also das könnte die gute Idee. beeinflussen. Wer Ja, weiß. das ist aber rein Einfluss darauf, wie vermarkten sie es und also das ist eine reine Preissache, das ist keine inhaltliche Sache. Da gibt zu viele Mittel und Wege, das zu regulieren, ohne dass man direkt mal ein Anime in seiner Machart oder in seinem Budget angreift, dass Ja es gut. davon abgespalten wird. Das glaube ich, also das mag ein Problem sein, das glaube ich sofort. Aber das kannst du leichter umgehen. Aber wie gesagt, so, und so ein Attack on Titan, das hat so viel generiert. Der Hype von Tokyo Ghoul oder von Erased, der war ja nicht annähernd so. Das waren so Ja. Seasons Best. Das schon Wobei, natürlich. Tokyo Ghoul schon, Tokyo Ghoul mehr als Erased, würde ich sagen. Ja, Tokyo Ghoul viel mehr als Erased, aber die waren nicht so hoch wie ein Attack on Titan ist und so ein One Punch Man kommt vielleicht nochmal so an einen Tokyo Ghoul ran. Aber sowas wie ein Erased letzte Ich Season, glaube, das bei wird One zwar Punch viel Man glaube ich gehypt. das auch nicht. Bei One Punch Man glaube ich auch nicht, dass es wirklich so groß ist. Aber ich würde sagen, dass einfach die Fanbase lauter ist als bei Attack on Titan oder so. Hat denn One Punch Man einen deutschen Verleger Lizenzierung? bisher? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wird bei Carlsen rausgebracht, der Manga, aber. Der Manga, ja, aber ich meine jetzt den Anime. Weil Tokyo Ghoul wird Anime rausgebracht. kauft doch sowieso keiner in Deutschland. Ja, doch, da gibt es genügend Leute, die kaufen. Ich kaufe zum Beispiel auch Anime. Aber das wär schon ein Indikator zumindest. Also ich finde, bei solchen Sachen ist dann eher der Manga, der gepusht wird. Bei Attack on Titan war es ja auch so. Der Manga, Carlsen hat den Manga rausgebracht, der ist auch ziemlich erfolgreich. Also anscheinend ist One Punch Man mit deutschen Untertiteln bei Anime On Demand, das ist irgendeine Plattform, Ja, ist von Pasé, gemacht. glaube ich. Weiß nicht, ob die, Oder weiß nicht, so. wusstest du, ich habe jetzt nur gerade mal Wiki geguckt. Mehr weiß ich da jetzt auch gerade nicht von da. Also One Ja. Punch Man, würde ich sagen, ist wirklich nicht so groß. Vor allem in Deutschland. Das ist eher diese laute Fanbase aus, ja, halt aus den wirklichen Fans, die da so tut, als ob es so beliebt ist und die dann noch dafür sorgt, dass es so ein hohes Ranking auf MyAnimeList bekommt oder so. Ja, Dasselbe bei aber also Gintama. eine laute Fanbase kann nicht für ein hohes Ranking sorgen, weil da ist halt die Masse wichtig Doch. und nicht. Ja, die Masse guckt's ja gar nicht. Ist so wie bei Legend of the Galactic Heroes. Das ist auch in den Top 10 bei Mel, aber es ist trotzdem nicht so bekannt. Das ist immer, das kann man immer sehr schön sehen, wenn man guckt, was die Top-Anime sind und was die top-beliebtesten Anime sind auf Mal. Da gibt es schon eine kleine Diskrepanz, so. Also ganz besonders bei so Titeln wie Legend of the Galactic Heroes. Ja, ich guck gerade, ja. Sachen drin. Unglaublich. Also, und es sind natürlich auch schon so typische Sachen immer in so Top-Listen drin. Also, ich bin gerade so bei Most Popular. Was ist es? Death Note, Sword Art Online, Der Most Shingeki, Popular Brotherhood, sind ja nur Code die meistgeguckten. Ja, darum geht's ja Most gerade. Also Popular die sind Just Aber das ist ja Survive der haben wir Punkt, gerade die gesagt. Diskrepanz, was die meisten gucken und Ach das, so, ja. was gehört. Darum ging es gerade. Es ging Ist gerade. man manchmal auch dabei bei Most Bei Most Popular? Popular, also Ich glaube bei Top nicht. Anime war es auf Platz 13 und hier ist es Irgendwo weiter unten. Da ist zum Beispiel Tokyo Ghoul auf 21, sehe ich gerade. Auf 46 ist Ja, sage es. ich doch. Also bekannt ist One Punch. Ja, aber da muss man auch sagen, One Punch Man ist jetzt noch nicht so lange draußen, deswegen. Ja gut, das ist Also natürlich auch was, aber. ich muss sagen, mein erstes Messgerät ist, das klingt zwar blöd, ist, um zu sehen, wie krass das allgemein da ist, ist, finde ich, auch immer so ein Zeichen, klingt doof, aber wie viel Mems gibt es davon auf 9gag von dieser Serie? Das klingt in erster Linie mal total dämlich, aber wenn du mal schaust, als Attack on Titan richtig groß wurde, ich bin halt regelmäßig auf der Seite, da wurde die Seite halt echt geflutet von den Dingern. Da gab es halt echt viele. Und ich merke einfach, dass es seit diesem Attack on Titan vermehrt Animes dort gibt. Ich meine, es kann jetzt sein, dass dadurch vermehrt Anime-Fans auf 9gag gegangen sind und das da reproduziert haben. Daher kann es mit Sicherheit ein bisschen verfälscht sein. Aber ich habe schon einige One Punch Man, also ich weiß nicht, man sieht viel mehr von One Punch Man in Bildern, GIF-Form, als ich jetzt von einem Erased gesehen habe, wo ich glaube ich genau ein einziges gesehen habe. Ja gut, One Punch Man bietet da vielleicht auch ein bisschen mehr, was Ja. man auf 9gag bringen kann als Ja, schon um die Erased. Reichweite erhöhen. Also es reicht ja schon, um zu sagen, Ach so, ja. um die Reichweite zu erhöhen. Das geht ja nur um die Bekanntheit. Und du machst von sowas eher was, wenn du es bekannt hast. Also niemand. Kein Mensch kommt auf die Idee, oh, ich möchte jetzt ein Mem machen. Was meint er denn? Ah, ich mach eins von One Punch Man, weil den kenne ich noch nicht, den Anime. So. Klar, der gibt's her, aber du könntest mit Sicherheit, du könntest fast überall irgendwas draus finden. Also die Möglichkeit begünstigt's, aber wenn es nicht bekannt ist, würde es trotzdem nicht groß hergenommen werden. Also ich würde, Memes sind jetzt nicht so die. Ja, ich weiß schon, das ist nicht das beste Beispiel, das ist mir schon auch klar. Aber mir ist es halt aufgefallen, das ist halt krass, das ist gerade so bei sowas wie Attack on Titan gab es halt damals so richtig eine richtige Flut. Ja, und dann, was sage ich jetzt darüber aus, ob Anime Mainstream werden sollen, Nein, damit es nicht soll, bessere aber Memes sondern gibt? das einfach um die Hype-Größe auch mal kurz Ja, gut. darzustellen. Mir ging es mehr darum, dass einfach wie groß der Hype ist, den so ein Erased kreiert, der halt eigentlich fast, denn wirklich nur für die Anime-Seasonal Watcher eigentlich da ist und für die, so wie ihr vielleicht noch die YouTuber folgt. Weil ganz ehrlich, was wüsstet ihr von Erased, wenn das jetzt nicht die, wenn ihr es nicht gerade selber Ach, guckt, wenn es die YouTuber nicht irgendwo also Erased, das porträtieren würden? kannte ich schon 1 bis 2 Jahre bevor es gelaufen ist als Anime. Das hat nämlich als Manga in Deutschland sogar Preise gewonnen. Wie auch Stimmt. immer. Ja. Dann halt nimm irgendeinen anderen Seasonal als Erased. Es gibt Preise für Mangas? Gibt überall Preise, lastig. Es gibt nichts, Nein, was es wahrscheinlich nicht sind es. gibt. Weiß nicht, vielleicht sind Comicpreise oder so und da bekommen Mangas dann auch mal ein. Also du Aha. kannst auf der Seite, du kannst einfach eingeben, das Land, in dem es mich nicht gibt oder die Stadt, in der es mich nicht gibt oder so heißt das. Und dann Preise oder so, hat irgendwas gewonnen in Deutschland. Ja, wenn du das sagst, vertraue ich dir da mal. Wir vertrauen dir einfach mal, ob wir es jetzt wissen oder nicht. Gut, wollen wir da ein Fazit drunter ziehen? Also die erste Frage war ja, ist denn Anime aktuell Mainstream? Nein. Also bei der jüngeren Zielgruppe ja, definitiv. Selbst da glaube ich nicht. Doch. Ich kann es bezeugen. Was heißt denn, du kannst es bezeugen? Hast du eine repräsentative Umfrage gemacht? Es gibt Du hast niemanden gerade geleckt, unter also ist das, 20. was du gesagt hast, wahrscheinlich Hey! falsch. Was Du ich hast halt sage, ist wirklich immer geleckt. richtig. Du hast Das, geleckt, ich was ich habe kein sage, Wort ist immer richtig. verstanden. Ja, und was ich sage, ist trotzdem immer richtig. Zweifle ich an. Okay, was hast du denn gesagt? Ja, ich habe gesagt, wenn man mit irgendwem spricht, der unter 20 ist, dann wird der immer, also dann wird er nicht mehr so auf Anime reagieren wie Jahren vielleicht. Weil Anime werden immer mehr normalisiert. Zum Beispiel gab es mal diesen Kanal von, ach, wie hießen die? Diese Leute, die mit LeFloid zu tun hatten und so, und dieses WhatsApp oder so hieß das? Gott, keine Ahnung, du fragst schon wieder nach YouTubern. Ach, irgend so ein, keine Ahnung. Ja, auf jeden Verstehe Fall auch nicht. war das so eine Seite, die halt zu, die Jugend da repräsentieren sollte und so weiter. Und selbst da gab es dann irgendwann ein Anime-Format, kurz bevor der Kanal gelöscht wurde, weil er scheiße war. Also, was ich sagen will, ist, dass überall, wo Mainstream, wo jetzt der Pop-Culture Mainstream ist, sind auch Anime. Und deswegen sind die jungen Leute jetzt nicht mehr, also ist, würde ich sagen, jetzt schon Mainstream eher. Nur halt nicht die guten Anime. Ja, es ist eher Mainstream, aber ich finde nicht, aber ich finde, er ist noch nicht angekommen, so er ist auf dem Weg dahin, aber er ist noch nicht da. Also ich würde sagen, es ist schon da. Ich würde auch sagen, dass er noch nicht da ist. Also du, ich meine, du kannst natürlich jetzt sagen, ja, im Alter von da und da, aber das ist dann halt trotzdem, dann ist es halt ja noch begrenzt, dann ist es ja nicht Ja, aber die das Masse. wäre, Also. ja, wenn du dir andere Sachen anguckst, wie, keine Ahnung, Kinderfilme, dann ist es auch ein beschränktes Alter und dann kannst du trotzdem sagen, dass es Mainstream ist, wenn Ja, sich aber alle Kinder Kinderfilme angucken. werden. Kinderfilm ist ein sehr eingegrenztes Genre. Und Anime ist ein sehr weit gefasstes Genre. Ich meine nur, Anime haben ja eher eine jüngere Zielgruppe und wenn das dann bei der jüngeren Zielgruppe Mainstream ist, dann ist es egal, ob irgendein 50-jähriger Anime kennt. Also mal Oder davon ein abgesehen, 30-jähriger also ich Birori. finde Agrat-Zeichentrickfilme finde ich ganz schwierig jetzt zu sagen, dass die nur eine jüngere Zielgruppe haben, weil Agrat die neueren Filme, Zoomania, Frozen und Schlag mich tot, Anomalisa zum Beispiel. den habe ich jetzt nicht gesehen, aber das sind jetzt die einzigen, die mir gerade eingefallen sind, weil ich beide letztens gesehen habe. Die sind auch definitiv für ein erwachseneres Publikum oder auch Inside Out, genau. Die sind auch definitiv auch Erwachsene zugeschnitten und so gemacht, Das dass sie auch ein mein Erwachsener schauen kann. aber bei Anime ist es ja nicht so. Anime richten sich an die alte Zielgruppe. Ja, Anime, und also. darum sind Zeichentrickfilme aus dem Westen Mainstream und Anime eben noch nicht. Richtig, Das ist das der ist genau der Nein, Punkt. Anime sind doch bei der Jugend Mainstream. Das ist so Ja, bei wie, der keine Jugend, aber Ahnung, das ist doch was anderes, wenn Punkmusik. du sagst, guck mal, Punkmusik ist doch auch. Das ist doch auch Mainstream, wenn das alle jungen Leute hören oder gehört haben irgendwann. Sowas wie Linkin Park, dann ist ja trotzdem Mainstream. Ja, aber okay, anderes Beispiel. Wenn du sagst, Blasmusik ist bei Leuten über 50 Mainstream, dann kannst du auch sagen, Blasmusik ist Mainstream. Ja, Blasmusik ist Mainstream. Ja klar, ist Blasmusik Nein, Mainstream. also na, Blasmusik ist keine. Also die Frage ist, Ja, was klar heißt ist es für dich Blasmusik Mainstream. Mainstream? Wenn Mainstream du heißt sagst, für wenn du mich. zu irgendwem gehst und sagst, ich höre Blasmusik, dann sagt er nicht, was, du hörst Blasmusik, das ist ja Doch, ich sag, ich schaue den unglaublich. dann schon. Das hört Also wenn der niemand jetzt nicht Blasmusik. gerade alt ist, dann schaue ich Ja den schon gut, wenn. erstmal an wie ein Ja, Radl du und denk guckst mir so, aber, what the fuck? wenn du so jemanden wie Rory hast und der sagt, er guckt Anime, dann guckst du ihn auch komisch an. Das ist doch logisch. Aber das heißt ja nicht, dass Anime nicht Mainstream sind. Ja, aber Mainstream meint doch in der Masse der Gesellschaft. Du kannst doch jetzt nicht einfach eine Altersgruppe oder eine bestimmte Zielgruppe rausschneiden und sagen, ja, da ist sie Mainstream, da sind die, da feiert das Ja jeder, sondern klar, du musst doch wenn du es alle so sehen betrachten. würdest, dann wäre gar nichts Mainstream. Doch, Weil klar. alles die Natürlich. ältere. Also Filme sind absolut Mainstream, Musik ist absolut Mainstream Ja, oder Filme und Musik als so große Kategorien, damit kann man nichts anfangen. Zeichentrickfilme sind Mainstream. Hilft dir das mehr? Zeichentrickfilme sind Mainstream. Mainstream ist für mich alles das, was sowohl eine jüngere Kategorie anspricht, als auch eine, also sagen wir mal, so ab 16 bis rauf zu locker 30, 40 Ja, dann ist es das Leute ja ansprechen eher, ist kann. es aber eher dann auf Wenn die. du es wirklich mal auf dem Alter beziehen willst, das ist Ja, so eher warte, das, was aber. ich als Mainstream, weil das sind die Leute, mit denen man sich am meisten auch unterhält. Du kannst jetzt sagen, natürlich ist das bei 14-Jährigen Mainstream, dann ist es für die Mainstream, aber du würdest dich nie mit denen darüber unterhalten, genauso wie ich mich niemals mit meiner Oma oder meinem Opa über über Blasmusik unterhalten würde Ja, oder über warte, aber Bauerntheater, das macht doch. weil das nicht meins ist. Das ist für die vielleicht Mainstream, aber das Interesse, aber Ja, das es ist ist dann. nicht meins, das ist Ja, nichts für die Mainstream heißt ja auch Masse. nicht Mainstream, sondern Mainstream heißt Mainstream. Genau, wegen der Also. Masse, weil es für die Masse gilt und die Masse sind alle und nicht nur die paar, die dir gerade passen, sondern es sind alle im Schnitt. Das ist das, was du sagst, es ist der Durchschnitt. Und im Schnitt ist das, was ich meinte, wenn ich jemanden sagen kann, ich mache das und das und der Typ. Und es kommt, und es ist nicht automatisch negativ oder irgendwie Ja, aber komisch ist doch bewertet oder alles auf irgendeine rückgeworfen. Zielgruppe bezogen. Also zum Beispiel, wenn Helene Fischer, ihr könnt doch nicht sagen, dass Helene Fischer nicht Mainstream ist. Naja, aber die ist ja auch ziemlich Mainstream. Die hat ist ja die Dame, Ja, aber die den weil Schlager wieder so erfolgreich gemacht hat, wenn du dass. zu irgendwem Jungen gehst, Magst du wenn irgendjemand, jetzt aber. wenn du zu irgendjemand Jüngeren gehst und dem sagst, du hörst Helene Fischer, dann guckt er dich auch komisch an. Weil Helene Fischer zwar Mainstream ist, aber nicht bei allen Zielgruppen. Also dann warst du, Warum? glaube ich, aber in den letzten Jahren, als die so erfolgreich war, nicht oft draußen. Also das glaube ich nämlich nicht, dass mich Hast. jemand komisch anschaut. Helene Fischer ist mega bekannt inzwischen. Die kennt jeder in Ja, aber man Deutschland guckt auch fast schon. trotzdem komisch, weil das halt nicht. Also, wenn jemand, der nicht aus in der Zielgruppe ist. das hört. Also War wenn ich jetzt die nicht Zielgruppe von spannend. Anime Helene Fischer hören würde, dann wundert man sich doch. Weil Ja, wenn es sie halt zielgruppenbezogen ist. Wie alles. Alles ist zielgruppenbezogen. Und in der Zielgruppe von Anime ist Anime halt Mainstream. Das heißt, es ist Mainstream. Aber alles ist Mainstream in der Zielgruppe, auf die es bezogen ist. Der Punkt von Mainstream ist, dass es zielgruppenunabhängig ist. Auch wenn es nicht für die gemacht ist, haben die trotzdem Spaß daran. Das ist, finde ich, ist Mainstream. Dass du zumindest eine Gruppe hast, die der Mehrheit entspricht oder annähernd der Mehrheit. Und du kannst ziemlich sicher sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung ist zumindest Helene Fischer nicht abgeneigt. Und das ist bei Anime anders. Die Mehrheit, aber die Mehrheit der jungen Leute kennt Anime. Ja, aber Oder dann, du grenzt es doch schon wieder ein. Das ist doch wie zu sagen, die Mehrheit der über 60-Jährigen. Ist doch trotzdem Mainstream. das ist das, was ich meine. Es Das ist ist ja der nicht Mainstream, der das Mainstream. führt. Nein, es ist nicht Mainstream im Sinne des, wie soll ich sagen, allgemeinen Mainstream. Deswegen sagte ich auch vorher, es gibt den Anime Mainstream. Das ist quasi alle, die Animes hören. Für die gibt es quasi Mainstream-Animes, die sie alle kennen, die aber niemand kennt, der in dem Bereich ist. Deswegen sind diese Animes nicht Mainstream an sich, weil die nur in der Zielgruppe Ja, aber wen groß bekannt interessiert, es sind. interessieren doch niemand die 60-Jährigen, weil die 60-Jährigen zum Beispiel im Internet überhaupt keine Rolle spielen. Aber im Internet, da wo die jüngeren Leute sind, da ist Anime auf jeden Fall Mainstream, weil die meisten Leute da, also viele Leute da, überproportional viele in der Zielgruppe sind, die Anime auch ansprechen. Und deswegen sage ich, mindestens im Internet, sie sind Anime Mainstream. Ziehen wir mal den Vergleich zu Zeichentrickfilmen. Überleg mal, wie viele Leute über 60 in den Anime gehen würden und wie viele Leute über 60 in einen Zeichentrickfilm gehen würden. Das hat doch gar nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Doch, das hat. Im Internet zumindest sind Anime Mainstream und das Internet ist da, wo sowas wie Mainstream am wichtigsten ist. Ja, aber du grenzt es doch schon wieder ein. Du sagst im Internet. Aber das hat doch nichts mit der großen Masse zu tun. Du kannst. Mainstream bedeutet einen kulturellen Geschmack einer großen Mehrheit wieder. Jetzt kann man sagen, diese Mehrheit ist das, was ich bestimme. Aber in dem Sinne, in dem man sagt, Game of Thrones ist Mainstream, Breaking Bad ist Mainstream, das ist Mainstream, Naruto, One Piece ist Mainstream, im Sinne genommen meint man damit, wenn ich auf die Straße gehe und mit jemanden 100 Leute anspreche, dann weiß zumindest der Großteil davon hat die Namen schon mal gehört oder kennt das irgendwie. Das ist Was so doch alles Sachen wie. eingeschränkt. Wenn du in Afghanistan auf die Straße gehst, dann ist es nicht dasselbe, wie wenn du in Deutschland auf die Straße gehst. Also es ist wieder eingeschränkt. Du musst es ja irgendwie einschränken. Deswegen kulturell. Afghanistan hat eine andere Kultur, deswegen sagt man kulturellen Geschmack. Deswegen, das meinte ich mit kulturell. Du kannst nicht, natürlich, du hast da anderes Wertesystem. Das ist auch in Japan nochmal ganz anders. Aber wenn wir vom Mainstream hier reden, vom westlichen Mainstream, dann meinen wir Sachen, die in Amerika und Europa, sage ich jetzt mal, gut groß ankommen, die da so ziemlich jeder kennt. Und da ist Anime vielleicht auf dem Weg dahin, aber es ist definitiv noch nicht richtiger Mainstream, wie Ja, es aber Anime, Breaking also nach Bad eurer ist, wie es die Definition ist. werden Anime, also wenn ihr so eine interessante Definition von dem Mainstream habt, dann werden Anime auf keinen Fall mehr Sinn ergeben würde, wenn irgendwelche 60-jährigen Anime gucken. Wir haben nur die Hälfte verstanden, weil du wieder geleckt hast. Ja, es ging darum, dass nach unserer Definition Anime nie Mainstream werden würde, weil es immer komisch oder weil nie 60-jährige Animes gucken würden. Halte ich für fragwürdig. Allein dadurch, dass es auch genug Anime, die man sich mit 60, also genug Anime gibt, die man sich auch mit 60 angucken kann. Ach was, drei Stück. Das ist, aber weißt du, das ist jetzt genau der Punkt. Das ist deine persönliche Meinung, weil du sagst, ich werde das nicht mehr machen, weil dann nur noch so viel Scheiß rauskommt. Ja, nicht nur, Jetzt weil so viel weißt du, Scheiß rauskommt, solltest du. sondern Warte. weil es nicht an den Geschmäcker, an die Geschmäcker von 60-Jährigen gerichtet ist. Na und? Ich kann Ja. ja trotzdem Spaß daran haben. Es ist auch nicht auf meinen Geschmack gerichtet und trotzdem habe ich Spaß daran. Ich meine, jetzt mal ein blödes Beispiel, aber My Little Pony ist auch nicht für die 30, 60-Jährigen und trotzdem gibt es anscheinend einen nicht unerheblichen Fanbase davon. In dieser Altersklasse, obwohl es nicht Das dafür heißt, ausgelegt My ist. Little Pony ist Mainstream. Zumindest mehr als Anime. Nein, ich wollte den Vergleich damit ziehen, dass ich sage, dass nur weil es nicht darauf ausgeht, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Kannst und nicht jeder sagt dann irgendwann, ja, okay, jetzt mochte ich das so. Warum solltest du es denn nicht mehr mögen, nur weil du älter wirst? So klar, dein Geschmack kann sich verändern, aber oder wird sich wahrscheinlich auch verändern. Aber das heißt nicht, dass du dieses komplette Genre einfach aufgeben muss. Deswegen, es gibt nicht, dass man sagen kann, okay, jetzt bin ich 30, jetzt bin ich zu alt für Animes, vielleicht sollte ich mir jetzt was anderes suchen. Ah, ich würde sagen schon, das ist ja. Das ist altes Schubladendenken. Ja, und vielleicht guckst du weniger. Das kann man ja sagen. Wahrscheinlich guckst du sogar weniger, weil Ich weniger würde auf. sagen, auf jeden Fall guck mal weniger. Weil einmal kennt man die Sicher. Sachen, das ist ja nicht nur, dass man die Sachen nicht kennt, sondern es ist zum Beispiel, das ist ja normal, dass die Leute, wenn sie älter werden, einen anderen Geschmack bekommen, weil sie dann quasi mehr Anspruch haben oder so Ja, aber normalerweise. Moment, Das ist so ein das hängt Quatsch. Es ja, tut darf mir ich leid, kurz? aber zu sagen, dass sie mehr Anspruch kriegen, das ist einfach nur Schwachsinn. Und jetzt darfst du. Okay. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Vielen Dank. Nein, nein, nee. Das Ding ist ja, vielleicht guckst du weniger, aber nur weil du älter bist und vielleicht einen anderen Geschmack oder einen anderen Fokus legst, heißt das ja noch lange nicht, dass du Anime als solches nicht mehr guckst, weil es gibt ja immer noch Anime, die du auch mit 30, 60, 50 gucken kannst. Also Showa zum Beispiel aus der letzten Season ist halt etwas, was du locker auch mit 30, 40, 50 gucken kannst. Aber es gibt halt vielleicht weniger, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du grundsätzlich dem Genre abgeneigt bist oder dass du grundsätzlich sagst, ich will nichts mehr aus dem Genre gucken. Also ich wollte eben gerade noch sagen, natürlich wird man anspruchsvoll. Also guckt euch, vergleicht doch mal die Zahl der älteren Leute mit den Zahl der jüngeren Leute, die zum Beispiel klassische Musik hören. Da kannst du mir jetzt nicht sagen, dass sie alle nur klassische Musik hören, weil sie das so aufgewachsen sind oder so. Nein, aber der Großteil ist, was glaubst du denn, warum Gaming Mainstream ist? Weil alle, die mit Gaming weil viele, die mit Gaming aufgewachsen sind, jetzt in einem Alter sind, wo sie auch zur Gesellschaft beitragen. Also, wie man sagt, wenn man älter wird, hat man weniger Zeit, weil Ja, man muss das ist ja nicht arbeiten, man hat dasselbe, ist ja Job, nicht Familie. dasselbe Warte, warte, Gaming. warte. Gaming ist ja nicht mehr Gaming. Das ist ja nur noch Casual Gaming und so Ja, größtenteils. Alter, Das das stimmt ist auch halt, nicht, aber. das ist so ein ignorantes Gerede. Da kannst du Ich einfach sag ja echt nichts nur, zu sagen. Das ist einfach nur ein bisschen verblendet zu sagen, das ist nicht mehr wie früher, jetzt ist es schlecht, das ist sag ich doch gar nicht. Ich Du sag hast nur, es ist doch das, Casual. genau das hast du gerade gesagt, Ja, also. ja, ja. Nein, nein, nein. Casual Gaming heißt ja nicht das Schlechteste, aber wenn man sagt, dass Gaming Mainstream ist, dass das Mainstream ist, ist ja nur das Casual Gaming, dass die Leute alle irgendwie Flappy Bird spielen oder so. Und die richtig, also die wirklich aktiv so Videospiele spielen, im Alter vor allem auch, also Ältere sind ja auch nicht so viele. Da kannst du ja nicht sagen, dass das Mainstream ist. Ich persönlich finde jetzt auch noch nicht, dass Gaming wirklich vollkommen im Mainstream angekommen ist, aber das ist Thema für einen anderen Podcast vielleicht. Frage, also du kannst nie, also es gibt keinen, du kannst nicht konkret sagen, jetzt ist es da und jetzt nicht. Man kann es immer nur gefühlsmäßig sagen, weil es gibt keine klare Definition. Es erhebt niemand Umfragen darüber, wie viel Prozent jetzt und ab der und der Prozentzahl ist es Mainstream und ab der und der Prozent ist es nicht. Das ist natürlich, deswegen, ja, es kann sein, dass es noch nicht komplett im Mainstream angekommen ist, aber es ist schon sehr weit im Mainstream drinnen, sonst würde sich ein Sender wie RBTV überhaupt nicht halten können, weil die kriegen ihr Geld nicht von den 14- bis 16-Jährigen. Das stimmt. Was ich persönlich, also wo ich sage, dass es als Medium wirklich vollkommen im Mainstream angekommen ist, wenn die Existenz davon einfach keine grundsätzliche, nicht mehr grundsätzlich hinterfragt wird. Zum Beispiel, kein Mensch wird hinterfragen, dass es Bücher gibt oder dass es Musik gibt. Und vielleicht ganz, ganz, ganz, ganz wenig Menschen würden hinterfragen, dass es Filme gibt. Aber die, Aber das sind auch grundlegendere Sachen. Das sind ja keine Sachen, das sind ja Sachen, die es in jeder Kultur gibt. Ja, aber Moment, warum ist es denn grundlegender? Warum ist denn Film jetzt plötzlich grundlegender? Film, als Film angefangen hat, wurde Film extrem stark kritisiert. Film und Fernsehen wurden in ihrer Anfangszeit extrem stark dafür kritisiert, was sie sind. Wurden gesagt, war eigentlich genau dasselbe, was man über Gaming gesagt hat. Das macht die Leute aggressiv, macht sie gewalttätig, macht sie zu Verbrechern, macht sie dumm, etc. pp. Exakt dasselbe wurde über Fernsehen gesagt. Und das jetzt zu sagen, das ist jetzt grundlegender, ist halt Musik, ich Quatsch. meine sowas wie Musik oder Bücher. Ja, Der noch nicht Bücher. mal ist. Bei Büchern gab es doch auch riesige Diskussionen. Denk mal nur an zum Beispiel Goethes Jungen Werther zum Beispiel. Wie viele Leute sich da aufgeregt haben über. Bücherverbrennungen. Ja, es geht ja nicht um Bücher, es geht ja nicht, da geht es ja nicht um die Bücher an sich, da geht es ja darum, um den Inhalt. Es gibt ja auch bei Anime oder bei Filmen oder so, gibt es ja immer noch Diskussionen, wenn irgendwelche Filme, Ja, was aber weiß ich, genau sind. das ist doch der Punkt. Bei Filmen ist es unglaublich wenig mittlerweile geworden, die Existenz von Filmen, die grundsätzliche Existenz von Filmen hinterfragen. Da gibt es einfach extrem wenig Menschen, die das tun. Und bei Gaming oder bei Anime im Speziellen ist es halt schon so, dass hinterfragt wird, warum gibt es das? Und Leute, die sagen, das ist kein kulturelles Gut, das erkennen wir nicht als etwas, an, das für die menschliche Entwicklung, für die Kultur sinnvoll, wertvoll, was auch immer ist. Ist auch nicht sinnvoll, ist auch nicht für die menschliche Entwicklung Hat bitte ein sinnvoll. Film für die menschliche Entwicklung? Welchen Sinn hat bitte Musik für die menschliche Entwicklung? Ja, Musik Gar keinen, hat brauche ich nicht. natürlich Nein, um ein kulturelle. gesunder Mensch zu werden, muss ich nicht irgendeinen Bereich wissen. Da muss ich maximal lesen können. Was will ich denn mit Musik oder Film? Welche Bereicherung habe ich durch Stell dir vor, du Musik? hättest dein Leben komplett ohne Musik. Da würdest du ja, zumindest nachdem du jetzt noch Musik gehört hast, würdest du wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn du nie wieder Musik hörst und nie und immer nur normale Töne. Musik Ja, ist aber was, was dasselbe würde auch gehen, grundlegend. wenn ich jetzt nie wieder, ich würde auch genauso gut irgendwann wahnsinnig werden, wenn ich nie wieder zocken könnte und nie wieder in einen Film schauen könnte. Das glaube ich nicht. Doch. Ah, Doch. weil Zocken Aber weiß das ist ich ja nicht, Film, nicht, ja. also Meint zocken ist ihr? vielleicht was Persönliches. Ja, Ja gut, natürlich. das was, ich Nur würde sagen, weil du das ist was es, Persönlicheres. Aber bei du Musik ist kannst, es eher was Grundlegenderes, nee, auch, Menschlicheres. also dann beschränke ich aufs Filme, Film und Fernsehen. Du kannst dir immer die folgende, so, wie konnte ich früher ohne das leben? Natürlich war es möglich. Warum sollte es auch nicht möglich sein? Es geht ja um kulturelle Entwicklung, nicht im Sinne von wissenschaftlicher Entwicklung. Also ich würde sagen, Anime haben für die kulturelle Entwicklung einen positiven Einfluss. Ja, wir Mögen haben, das. was wir verstanden Also wenn haben, man ist, jetzt Anime hat für die kulturelle Entwicklung einen positiven keinen Einfluss. positiven Einfluss meint er Was? wahrscheinlich. Sehr wenig positiven Einfluss, habe ich Ja, das gesagt. haben wir nicht verstanden, weil du wieder geleckt hast. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Anime international für einen Einfluss hatte, da gibt es sowas wie Ruby oder sowas. Und ob man das jetzt positiven Einfluss nennen will, weiß nicht. Welchen positiven Einfluss hat Musik auf mein Leben? Wo Also ist Musik ist auch mein relevant für positiv, die Gesellschaft. wo ist mein positiver Einfluss durch Musik, die ja ganz klar im Mainstream verankert ist? Ich werde nicht positiv bereichert, wenn ich das Neueste von Justin Bieber oder Korpi Klani höre. Genauso wenig werde ich aber positiv bereichert, wenn ich mir Beethovens Fünfte anhöre. Klar wirst du bereichert, wenn du Beethovens Fünfte anhörst. Inwiefern? Es ist innere Reinigung, genau. Genau, nee. Und warum sollte ich jetzt kein. Nee. Also, das Ding ist, dass Musik und auch Bücher nicht mehr so stark, aber vor allem Musik ist etwas, was halt Menschen verbindet und zusammenbringt und etwas, wo grundsätzlich, also du wirst Leute finden, mit denen du dich über Musik austauschen kannst. Und das ist halt einfach, darum geht es, was meine mit kultureller Entwicklung. Es ist einfach ein Gut, worüber sich die Leute unterhalten können. Und das ist halt bei Anime, wenn du jetzt mal das Internet ausklammerst, halt nicht so stark. Ja, aber das Ding ist doch, dass das Internet der Haupt, jetzt mit, vor allem mit den Smartphones und so weiter, das Internet wird immer mehr in den Mittelpunkt gestellt. Aber ich finde auch im Internet Leute für Snusnu-Filme. Für Leute unter 40 ist Internet vielleicht so relevant. Meine Eltern nutzen Internet nicht, um sich auszutauschen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, aber das ist, naja, gut, ich weiß. Also, du musst mit einfließen lassen, A, wie sind die aufgewachsen? Weil wenn du mit was nicht aufwächst, dann tust du dich einfach schwer, es zu adaptieren. Das merke ich bei meinen Eltern ganz stark. Die sind nicht so wie ich aufgewachsen mit Filmen, mit Spielen, vor allen Dingen auch mit dem Internet und sich da austauschen. Mein Mann kann. Wenn ich meiner Ma erzähle, dass ich heute 2, 3 Stunden im Teamspeak war und mit Leuten über mein Hobby geredet habe, die wird mich anschauen wie ein Radl und wird sagen, was, wie geht das? Sind es nicht alles irgendwelche Verbrecher? Das wäre so der O-Ton. Ach. Ja, und da hätte sie recht mit ihrer Sorge. Und ich hab eine junge Mutter, dass 3 Massen mit einem selben Raum sind, glaube ich, weniger. Also, und die ist jetzt nicht alt, die ist jetzt nicht irgendwie 70 oder 80, dass man sagt, okay, die träumt noch vom Krieg, sondern die ist relativ jung geblieben mit, ich glaube, jetzt inzwischen 50, aber ich bin 25, also. Das ist, du musst es schon mit einfließen. Und was ich einen ganz guten Punkt für, was du vorhin bei Musik oder bei Büchern gesagt hast, jeder hat einen Geschmack und mit jedem kann man sich austauschen. Ich finde, wenn ich was zum Mainstream sehe, jeder, dann finde ich, ist es so, jeder hat zumindest von der Thematik eine gewisse Grundahnung und kann irgendwas dazu sagen. Und kann Ja, das irgendwie mehr oder zu Anime kann weniger doch. fundiert sagen. Und zu Animes kann niemand, können die wenigsten was sagen, weil alles, was sie sagen können, ist, Ja, oder ja, nicht? Animes Also ist kannst du scheiße, das Filmen auch ist nur nicht was für sagen. Kinder. Ja, was wenn jemand nach Real, also Live-Action-Filmen fragt, dann sage ich auch, ja, sind langweilig, interessiert mich nicht. Also heißt es, es ist nicht Mainstream? Nein, das Das hat. heißt, du bist nicht Nein, Mainstream. du beziehst es jetzt auf dich. Das heißt, Ja, deine gut. Meinung ist nicht Mainstream. Aber wenn ich jetzt rausgehe und ich kann mit jedem von meinen Freunden, mit jedem, kann ich über Filme reden, kann ich über Musik reden, kann ich über Serien reden. Nicht über alle Serien, weil nicht jeder alles gesehen hat, logischerweise. Aber wir finden meistens irgendwo zumindest einen Schnittpunkt, was jeder schon mal kennt aus diesem Bereich. Das finde ich bei Gaming wird es schon schwieriger. Aber selbst da, sage ich mal, ist der Was, Anteil bei in meinem Gaming wird Freund. es schwierig? Ja. Bei Gaming wird schwieriger, Weiß dass ich da nicht. jemanden mit gemeinsamen Schnittpunkten finde in meinem Freundeskreis. Der liegt da nicht mehr bei 100%, sondern nur noch bei, weiß Ja ich nicht, gut. 50, 60%. Ich würde Und bei sagen, bei Animes Gaming liegt ist er noch auch drunter. das mit den Genres ein bisschen einflussreicher als bei sowas wie Film oder Anime. Weil es ja Da was ich so komplett ziemlich alle anderes. Genres spiele, weil ich da sehr offen bin, trifft es für mich ehrlicherweise nicht zu. Ich kann nur keine Horrorspiele spielen, weil ich ein Aber ich würde Angsthase bin. sagen, ich würde also ich würd sagen, dass bei Videospielen das Genre einen viel größeren Einfluss hat als bei Anime oder so. Weil es was komplett anderes ist, ob man jetzt einen Shooter spielt oder ein RPG oder so. Ja, aber ich spiele beides zum Beispiel. So, warum soll es was komplett? Kann doch beide spielen. Ja gut. Ja, wenn Das du ist. alles spielst, dann müsstest du ja mit jedem, der irgendwas spielt, Ja, ich habe einen mit, ich Schnittpunkt haben. kann mit den meisten, die bis auf eben so Horrorspiele, weil ich die absolut nicht spielen kann, weil ich da einfach zu Schiss, zu, ein zu großer Schisser bin, finde ich irgendwo einen Schnittpunkt. Und selbst bei Gaming kann man, wenn man keinen direkten Schnittpunkt findet, kann man über die Firmen reden, man kann, weil sich die meisten inzwischen einigermaßen auskennen. Und das ist halt bei Anime, wird es schwieriger zu finden, Leute, mit denen man sich austauschen kann. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, ob wir in unserem Bekanntenkreis oder sowas haben, aber ein anderes gutes Beispiel vielleicht ist, wie es im Fernsehen ist. Also wie viele Shows hast du zum Beispiel über Filme oder einfach Beiträge, sag ich mal so, über Filme und wie viel über Gaming und wie viel über Anime? Das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Das Fernsehen, das hängt ja wieder mit der Zielgruppe zusammen. Die Zielgruppe, wo Anime Mainstream ist, ist halt keine Zielgruppe, die Fernsehen guckt. Und in 50 Jahren wird es auch kein Fernsehen mehr geben, spätestens. Das glaube ich nicht. Ja, aber aktuell, ob das noch geben wird oder nicht, ist da einmal hingestellt. Aber aktuell gucken bestimmt 75% der Bevölkerung Fernsehen. Egal in welcher Art. Und sei es auch nur Nachrichten oder Fußball oder sonst was. Aber 75% gucken definitiv Fernsehen in irgendeiner Art und Weise. Ja, wenn ich immer nur Fußball und Nachrichten gucke, dann interessieren mich auch keine Filme. Ja, selbst in, Ja gut, Nachrichten, doch, selbst in Nachrichten kommen. Was? Wirklich? Natürlich, über Oscars wird zum Beispiel berichtet. Nur mal so. In den ARD-Tagesschau wird über den neuesten Film berichtet. In der ARD-Tagesschau oder im ZDF war, glaube ich, sogar schon Rocket Beans mal drin mit irgendwas, mit Windows 10 damals. Genau, gab es einen Windows 10-Bericht von ZDF Ja gut, dazu. Windows 10 ist ja was, Windows 10 ist ja das Ultra-Mainstream. Mainstream mehr geht's ja gar nicht. Ja, aber genau darum Das war aber geht's der doch. Punkt vom Ganzen. Das ist genau der Punkt, was wir gerade versuchen zu sagen. Dass sowas in Nachrichten thematisiert wird, ist Folge dessen, dass es im Mainstream verankert ist, was du bei Anime halt nicht in dem Maße sagen kannst. Ja gut. Also es kommt halt darauf an, wie man Mainstream sieht. Weil wenn ich jetzt Mainstream sehe, also im Internet und bei jüngeren Leuten würde ich sagen, ist Anime definitiv Mainstream. Und was jetzt die Leute, die Fernsehen gucken, denken, das hat ja auf mich keinen Einfluss. Keinen Ja. wirklichen. Einfluss hat nur, wie sich die Community durch den Mainstream und sowas verändert. Und da sehe ich eben auch nicht wirklich was Positives. Aber gut, da haben wir doch einen gemeinsamen Punkt gefunden. Wobei, Also von der Grund. es gibt was Positives, nämlich alles wird gesubbt. Das ist was Positives. Weil sonst könnte man vielleicht auch keinen Yuasa oder so sehen, weil das niemanden interessieren würde. Aber solange die Community groß genug ist, dass es da genug Leute gibt, dass das gesubbt wird, muss es nicht größer werden. Okay, halten wir kurz fest. Georg und ich sind der Meinung, es ist noch nicht Mainstream. Megaknocker meint, es ist schon Mainstream. Und Megaknocker meint, es soll ja nicht doch mehr Mainstream werden. Oder wie soll ich dann die Aussage gerade verstehen? Ja, sag's einfach so. Ja, und Georg ist der Meinung, es sollte. Und ich hätte gern ein langsameres Wachstum. Nicht so dieses an einem Titel festhängendes wir ziehen jetzt damit Millionen Leute an. Es ist das Internet, da kannst du nichts verändern. Ja, da gebe ich dir aber recht, Lassig. Dieses an einem Titel festhängen finde ich auch nicht so gut, weil dadurch einfach diese Titel viel zu viel Aufmerksamkeit kriegen für das, was sie eigentlich sind. Und da gibt's mal und es meistens einfach immer bessere Titel gibt, zumindest von den Das ist ganz ja nicht nur bei großen. Anime so, das ist ja auch bei Videospielen oder sowas. Aber Das ist ein ja, das generelles ist so, wie du Problem. Also. sagtest, das ist so ein Internetproblem, dass sich einfach gern auf sowas festgebissen wird. Aber schön, dass wir dann tatsächlich auch noch auf einer zufriedenstellenden, harmonievollen Note geendet haben. Ich hoffe, den Zuhörern hat es Spaß gemacht, die Diskussion zu belauschen. Und ich hoffe, auch ihr hattet Spaß zu diskutieren. Wie immer könnt ihr jetzt eure Kanäle bewerben oder was auch immer. Also eigentlich müsste ich ein paar mehr Abonnenten haben, weil ich bin ja Mainstream, weil ich Anime-YouTuber bin. Also, wenn ihr der Mainstream seid, dann kommt mal bei mir vorbei Ihr und. klärt die Sache zwischen euch. Genau. Ach, das, bei mir gibt es nichts zu bewerben. Ich ende jetzt auf der Note, dass ich sage, ich bin auf 9gag. Und was sehe ich für ein Schiff? Natürlich eins von Tokyo Ghoul. Immer noch, wirklich? Es kam gerade eins mit dem Titel. Bin ich der Einzige, der es mag, wenn der Hauptcharakter in einem Anime durchdreht und alle umbringt? Und dann kommt nur so ein Schiff von Kaneki, wie er so in die Kamera guckt. Es folgt mich heute irgendwie. Also ich glaube, den Typen sollte man lieber unter Beobachtung stellen. Vielleicht bin ich zu sehr mit den Charakteren identifiziert. Das ist der beste Beweis dafür, dass Anime uns alle zu gewalttätigen Mördern macht. Das sowieso. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch das nächste Mal ein mit vielleicht neuen Gästen, vielleicht mit alten Gästen, vielleicht mit einem Thema, vielleicht auch nicht. Es wird sich alles noch zeigen. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao. Ciao. Au revoir.